Du hast Beziehungen zum Himmel, die ich nicht habe. Und kannst somit wissen, wie dein ewiger Schwiegervater uns begünstigt oder benachteiligt. Ich lebe als ein armer Sterblicher, der keinen Hund im Paradies kennt, in völliger Unkenntnis darüber. Empfange das Gute, das mir begegnet, mit Freuden, ertrage das Widerwärtige mit Geduld. Gestatte mir aber trotzdem, dass dich ein armer Laie auf einige Schwierigkeiten hinweist, die im tiefsten Grunde eurer erhabenen Lehre entstehen. Die Heiden stellten das Glück blind dar, weil es meist ungerecht ist, seine Eigenschaften waren Laune und Unbeständigkeit, die ihm beide ja tatsächlich anhaften. Setzt du nun aber anstelle des Glücks die Vorhersehung, so musst du diese Vorhersehung unbedingt ebenfalls mit den kleinen Injurien belasten, mit denen die Heiden ihre Fortuna bedachten, was indessen meiner Ansicht nach eine formelle Gotteslästerung wären. Ich empfinde für das göttliche Wesen die tiefste Verehrung und hüte mich deshalb sehr, ihm ein ungerechtes, wankelmütiges Verhalten zuzuschreiben, das man beim geringsten Sterblichen verurteilen würde. Aus diesem Grunde, liebe Schwester, glaube ich lieber nicht, dass das allmächtige, gütige Wesen sich im Mindesten um die menschlichen Angelegenheiten kümmert. Vielmehr schreibe ich alles, was geschieht, den Geschöpfen und den notwendigen Wirkungen unberechenbarer Ursachen zu und beuge mich schweigend vor diesem anbetungswürdigen Wesen, indem ich meine Unwissenheit über seine Wege eingestehe, die mir zu offenbaren seiner göttlichen Weisheit nicht gefallen hat. Lebe wohl, liebe Braut Christi, falls du mich nicht rechtgläubig findest, so lass es dir nicht gleich einfallen, mich verbrennen zu lassen. Und wenn du in mir einen großen Ketzer siehst, sei trotzdem überzeugt, dass ich dich mit wahrer Zärtlichkeit liebe. Friedrich der Große an Prinzessin Amalie von Preußen.